Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, brachte es auf den Punkt. Es gab damals Tage, an denen Jahre vergingen. Jetzt sind es also schon 20 und auf den zahlreichen Podien sollte es nicht darum gehen, wie es damals war, sondern wie die Geschichte heute erzählt wird. Es ging um Narrative, um die Aufarbeitung der Aufarbeitung. Es gibt einen Boom von Geschichtsdokus im Fernsehen, aber auch den nachweisbar fehlenden Zugriff auf brisante Themen in außerschulischen Bildungseinrichtungen oder Gedenkstätten. Dabei steht die DDR-Geschichte im Fernsehen für Ostdeutsche in eklatantem Widerspruch zur privaten Familienerzählung. Aber dieses erinnerungspolitische Feld, wie Geschichtswissenschaftler sagen, ist noch gar nicht erschlossen. Haben also doch wieder nur die Sieger die Geschichte geschrieben? Die Kritik an der Aufarbeitung kommt vorerst aus dem angelsächsischen Bereich. Sie lautet, Hunderte von Forschungsarbeiten zur SED-Diktatur hätten eine Verengung der Perspektive erzeugt, durch Konzentration auf die Akten und die tendenzielle Überschätzung des Widerstands. Statt einer wirklichen Vielfalt der Stimmen herrsche die Rückprojektion moralischer Vorbehalte auf die Geschichte vor und mithin ein einseitiges Bild der Stasi-Diktatur. Und ist nicht überhaupt das Bild des Mauerfalls ein falsches Bild, weil immer nur vom Westen aus gesehen? Wer erforscht das Leben der anderen? Joachim Gauck formulierte auf die Frage, was fehlt, eine andere, poetischere Verlustgeschichte. Etwas, was ich eigentlich nur vielleicht am ehesten Dichtern zutraue, dass sie das beschreiben. Ich habe mich manchmal gefragt, woher kommt eigentlich eine Traurigkeit in mir nach so vielen Siegen? Ich habe alles gewonnen. Und meine Freunde, wir haben alles gewonnen. Wir hätten niemals unsere Siege so herrlich imaginieren können. Und trotzdem gibt es in manchen dieser Menschen eine ganz tiefe Traurigkeit. Manchmal denke ich, ich war früher unterdrückt, aber meine Seele konnte fliegen wegen der Sehnsucht. Puh, das macht dich dann stark. Aber als du dann angekommen warst, als du gewonnen hattest, da war die Sehnsucht weggeflogen. In Berlin war es die Rolle der Kultur, die Stimmenvielfalt herzustellen. Korrekturen hat das Maxim-Gorki-Theater seine ganze Spielzeit überschrieben. Die vermeintliche historische Wahrheit wird um die Dichtung und den subjektiven Blick des Theaters ergänzt. Ungehörte Stimmen kommen zu Wort. Werner Breunigs Rummelplatz, ein mit der Gegenwart mehrfach verschränktes Bild der frühen DDR, ergibt zusammen mit Inge und Heiner Müllers die Korrektur und Thomas Freyers Text Korrekturen 09 auch eine theatrale Reflexion des Arbeitsbegriffs, die so heute nur im Theater stattfindet. Eine kleine Sensation war die szenische Lesung des Treffens von Nikita Chruschtschow mit Walter Ulbricht am 1. August 1961. In dem bislang unveröffentlichten Protokoll kommen die Genossen vom Möhrenmangel und Kollektivierungsproblemen recht umstandslos auf den bevorstehenden Mauerbau. Ich bin der Meinung, den Ring sollten unsere Truppen legen. Aber kontrollieren sollten ihre Truppen. Erstens muss das vor Abschluss des Friedensvertrages geschehen. Es wäre ein Druckmittel und würde zeigen, dass wir das Problem ernst nehmen. Wenn man uns Krieg aufzwingt, dann wird es Krieg geben. Zweitens hilft es ihnen, denn es reduziert die Fluchtbewegung. Schließ die Badehose ein, lass das Bahn lieber sein, denn der Armee schießt an. Lebendige Geschichte vielfach gebrochen und intelligent aufgearbeitet in und durch die Kunst. Das ist, was bleibt vom Geschichtsforum, das den Preis der Unübersichtlichkeit für die Stimmenvielfalt gern in Kauf nahm. Ob Harun Farrokis Videogramme über die Revolution in Rumänien, in der die Kameras zu den Hauptakteuren zählen, oder die 15.000 Buchtitel, die in Form eines theatralen Staffellaufs quer durch Berlin vorgetragen wurden, die Künstler liefern die ungewöhnlichen Perspektiven. Manchmal auch radikale, wie der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch, der eine Alternative zur Europäischen Union erträumt. Dieses freie Europa sollte keine finanzielle, bürokratische, wirtschaftliche, fiskale oder militäre Gemeinsamkeit bilden, sondern ephemer, grenzlos, formlos, anarchistisch sein und chaotisch auch. Ich finde, das wäre ein gutes Antidotum für diese Verlangweiligung Europas, die wir heute alle erleben.